Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 44. Kapitel, Teil 1. Mr. Ralph Nickleby sagt sich von einem alten Bekannten los. Man ersieht ferner, dass sogar ein Scherz zwischen Mann und Frau bisweilen zu weit getrieben werden kann. Es gibt Leute, die, obwohl sie nur dem einen Zweck, sich gleich viel durch welche Mittel zu bereichern, leben und sich der Niedrigkeit und Schändlichkeit ihres täglichen Verfahrens vollkommen bewusst sind, nichtsdestoweniger sogar bei sich selbst einen hohen Ton sittlicher Gerechtigkeit annehmen und über die Verderbnis der Welt die Köpfe schütteln und seufzen. Mancher Schurke, so bübisch als nur einer auf diesem Erdenrund wandelt, doch beim Wandeln denkt man an aufrechte Stellung und männliche Haltung, wir wollen also lieber sagen, als nur einer die schmutzigsten und dumpfigsten Lebenswege durchschleicht und durchkriecht, trägt feierlich die Begebenheiten jeglichen Tags in sein Tagebuch ein und hält regelmäßige Rechnung mit dem Himmel, wobei sich stets ein erklecklicher Überschuss zu seinen Gunsten herausstellt. Gleichviel, ob darin ein willkürlicher, der einzige willkürliche Teil der Falschheit und Trügerei des Lebens solcher Menschen besteht, oder ob sie wirklich hoffen, den Himmel selbst zu hintergehen und durch dieselben Mittel Schätze im Himmel sammeln zu können, durch welche sie Schätze auf Erde sammeln, es ist so. Und ohne Frage kann ein solches rechnendes Buch halten, gleich gewissen Selbstbiografien, welche die Welt erleuchtet haben, nicht verfehlen, insofern gute Dienste zu leisten, als es dem aufzeichnenden Engel einige Zeit und Mühe erspart. Ralph Nickleby war kein Mann dieser Art, strengen und finsteren Sinnes, unzugänglich, verhärtet und undurchdringlich war ihm in diesem Leben und jenseits desselben alles gleichgültig, mit Ausnahme der Befriedigung zweier Leidenschaften, des Geizes und des Hasses, des ersten und zweiten vorherrschenden Zuges seiner Natur. Indem er sich stellte, als ob er den Typus aller Humanität in sich sähe, kostete es ihn nur wenig Mühe, seinen wahren Charakter vor der Welt zu verbergen, so wie er in seinem Innern über jeden bösen Anschlag jubelte, den sein schlechtes Herz gebar. Die einzige von ihm dem Buchstaben nach beachtete Ermahnung der Schrift war die, sich selbst kennenzulernen. Er kannte sich sehr wohl und hasste die ganze Menschheit, weil ihm zu glauben beliebte, dass alle ebenso wären wie er selbst. Denn obwohl niemand sich selbst hasst, da auch die Kältesten zu viel Selbstliebe dazu haben, so beurteilen doch die meisten unbewusst die anderen nach sich selbst, und man wird fast immer finden, dass diejenigen, die der menschlichen Natur zu spotten pflegen und sich anstellen, als ob sie sie verachteten, zu ihren schlechtesten und am wenigsten angenehmen Exemplaren gehören. Ralph stand wie angewurzelt und blickte Newman Knox mit finster gerunzelter Stirn an, während Newman seine fingerlosen Handschuhe auszog, sorgfältig glättete und mit einem so zerstreuten Wesen zusammenwickelte, als ob seine Gedanken auf das Tiefste nur mit diesem einzigen Gegenstande beschäftigt wären. »Abgereist«, sagte Ralph langsam. »Es muss ein Missverständnis von Ihnen sein. Gehen Sie noch einmal hin.« »Kein Missverständnis«, entgegnete Newman. »Reist auch nicht etwa ab. Ist abgereist.« »Ist er ein Mädchen oder ein Wickelkind geworden?«, murmelte Ralph verdrießlich. »Ich weiß es nicht«, sagte Knox, »aber fort ist er.« Das Wörtlein Ford schien ihm ein ebenso unsägliches Vergnügen zu gewähren, als es Ralph Nickleby wurmte. Er legte den möglichsten Nachdruck darauf, zog es so lang, als er mit Anstand und ohne Verdacht zu erregen nur immer konnte, und wiederholte es so dann noch bei sich selbst aber und abermals, als ob ihm auch das noch ein köstlicher Genuss wäre. »Und wohin ist er abgereist?« fragte Ralph. »Frankreich«, antwortete Newman. »Gefahr, dass die Rose wiederkehrte, noch schlimmer, im Kopfe. Die Ärzte schickten ihn daher fort, und fort ist er. Und Lord Frederick auch fort.« »Und nimmt seine Abprügelung mit«, sagte Ralph sich abwendend, »steckt seine Beulen ein und schleicht davon, ohne die mindeste Wiedervergeltung zu üben, mit keinem Gedanken an Genugtuung.« »Er ist zu elend dazu«, sagte Newman. »Zu elend«, wiederholte Ralph. »Nun, ich würde mich rächen, und wenn ich an Todesenden läge, würde es dann nur umso gewisser tun, umso weniger zögern, wenn ich nämlich Sir Mulberry wäre. Er ist aber zu elend, armer Sir Mulberry, zu elend.« Er sprach diese Worte mit der äußersten Verachtung und in großer Gereiztheit, winkte Knox, das Zimmer zu verlassen, warf sich auf seinen Stuhl und stampfte voll Ungeduld mit den Füßen. »Es ist, als wenn der Knabe bezaubert wäre«, sagte er zähneknirschend. »Die Umstände verschwören sich zu seinen Gunsten. Wer mag da wieder ankämpfen? Und was ist selbst das Geld gegen ein solches Satansglück?« Anmerkung des Übersetzers: Die Engländer sagen von einem durch das Glück sehr Begünstigten, er hat des Teufels und sein eigenes Glück. Er streckte die Hände ungeduldig in die Taschen, fand indes trotz seiner letzten verzweifelnden Betrachtung noch einen Trost, denn seine Mienen wurden etwas heiterer und seine freilich noch immer finsteren Stirnrunzeln drückten Berechnung und nicht mehr Ingrimm aus. »Der Fogg wird indes zurückkehren«, murmelte er, »und wenn ich ihn nur halb kenne, und ich sollte ihn doch wohl kennen, so kühlt sich seine Wut bis dahin nicht im Mindesten ab. Er muss in langweiliger Einsamkeit leben. Die Einförmigkeit eines kranken Zimmers bei seinen Lebensgewohnheiten, keine Gelage, kein Wein, kein Spiel, nichts, was er liebt und wovon er lebt. Er wird es so leicht vergessen, wem er das alles verdankt, gerade er am allerletzten.« Ralph schüttelte lächelnd den Kopf, stützte das Kinn auf die Hand, verfiel in ein Nachsinnen und lächelte nicht abermals. Nach einiger Zeit stand er auf und klingelte. »Ist der Squeers hier gewesen?« fragte er. »Gestern Abend. Ich ließ ihn hier zurück, als ich nach Hause ging«, erwiderte Newman. »Das muss ich denn doch wohl wissen«, fuhr Ralph auf. »Ist er seitdem hier gewesen? War er heute Morgen hier?« »Nein.« »Wenn er kommt, während ich nicht zu Hause bin, so lassen Sie ihn warten. Er wird gegen 9 Uhr gewiss kommen, und wenn er noch jemand bei sich hat, vielleicht jemand bei sich hat, lassen Sie den auch warten.« »Beide warten?« »Ja, ja doch. Helfen Sie mir, den Spencer überziehen, und wiederholen Sie nicht alles, was ich sage, wie ein krächzender Papagei.« »Ich wollte, ich wäre ein Papagei«, sagte Newman mürrisch. »Wollt's auch«, sagte Ralph, »ich hätte Ihnen dann längst den Hals umgedreht.« Newman erwiderte nichts auf diese Schmeichelei, sondern schaute Ralph, dem er den Rückenteil des Spencers eben glättete, nur einen Augenblick über die Schulter, als ob er eine starke Neigung verspürte, ihm die Nase zu kneifen. Da er indes Ralphs Blicken begegnete, zog er die irrenden Finger rasch zurück und rieb bloß die eigene rote Nase mit ganz erstaunlicher Heftigkeit. Ralph beachtete seinen kuriosen Famulus nicht weiter, als dass er ihm einen drohenden Blick zuwarf und ihn erinnerte, vorsichtig zu sein und keine Missverständnisse zu begehen, nahm Hut und Handschuhe und ging. Er schien eine höchst außerordentliche, höchst buntscheckige Bekanntschaft zu haben und machte die merkwürdigsten Besuche. Bald in großen und reichen, bald in kleinen und armen Häusern. Doch hatten alle denselben Zweck, Geld. Sein Gesicht war allen Portiers und Bedienten seiner vornehmeren Kunden ein Talisman, vor welchem die Türen sofort aufsprangen, obwohl er zu Fuß ging und andere zurückgewiesen wurden, die in glänzenden Equipagen vorfuhren. Und hier war er lauter Süßigkeit und kriechende Höflichkeit, war sein Auftreten so behutsam, dass er fast unhörbar über die dicken Teppiche dahinschritt, seine Stimme so leise, dass niemand ihn reden hörte als der, mit welchem er eben sprach. In den Wohnungen der Armut war Ralph dagegen ein ganz anderer Mann. Seine Stiefel knirschten auf der Flur, wenn er keck eingetreten war, seine Stimme ertönte barsch und laut, wenn er das längst fällige Darlehen forderte, seine Drohungen wurden in groben und zornigen Ausdrücken vorgebracht. Bei einer anderen Klasse von Kunden war Ralph abermals ein anderer Mann, nämlich bei den Anwälten von mehr als zweifelhaftem Rufe, die ihm Gelegenheit machten zu neuen Geschäften oder zu mehrerer Ausbeutung alter. Gegen sie war Ralph vertraulich und mitteilsam, scherzte mit ihnen über die Tagsgegenstände und besonders munter über Bankerotte und Finanzverlegenheiten, aus denen sich der Voraussicht nach etwas machen ließ. Kurzum, es würde schwer gewesen sein, denselben Mann in diesen verschiedenen Gestalten zu erkennen, ausgenommen an der bauchigen, ledernen, mit Rechnungen und Wechseln gefüllten Brieftafel, die er in jedem Hause aus der Tasche zog, und der beständigen Wiederholung derselben, nur dem Tone und den Ausdrücken nach wechselnden Klage, dass ihn die Welt für reich halte und dass er es vielleicht sein könnte, wenn er das Seinige hätte, dass man aber nur selten sein Geld einbekomme, wenn es ausgeliehen sei, weder Kapital noch Zinsen, und dass er sich kaum durchzuschlagen wisse, selbst nur von einem Tage zum anderen. Es war Abend geworden, als eine lange, nur durch ein dürftiges Mittagessen in einem Speisehause unterbrochene Reihe solcher Besuche in Pimlico endete und Ralph durch den St. James Park nach Hause zurückkehrte. Er war mit tiefen Plänen beschäftigt, wie es schon die gefurchte Stirn und der zusammengekniffene Mund hinreichend bezeugt haben würden, wäre auch die vollkommenste Gleichgültigkeit gegen alles, was er sah und hörte, wenn er etwas sah oder hörte, nicht noch hinzugekommen. Er war so gänzlich abwesend, dass er, so scharf er auch sonst sah, nicht bemerkte, dass ihn mit schlürfendem Gange ein Mann verfolgte, der bald geräuschlos ihm nachschlich, ihm bald ein paar Schritte zuvoreilte und dann wieder neben ihm dahinglitt und ihn dabei fortwährend so scharfen und gespannten Blicks im Auge behielt, dass sein Gesicht mehr dem forschenden Vordringenden auf einem ausdrucksvollen Gemälde oder in einem lebhaften Traume als dem selbst des aufmerksamsten und eifrigsten Beobachters glich. Der Himmel hatte sich seit einiger Zeit finster umwölkt und ein beginnender heftiger Regenschauer veranlasste Ralph, unter einem Baume Schutz zu suchen. Er lehnte an demselben mit untergeschlagenen Armen und noch immer in Gedanken vertieft, hob nach einiger Zeit zufällig die Augen empor und begegnete den Blicken des Mannes, der ihm nachgefolgt war, hinter dem Baume stand, sich um den Stamm desselben herumbog und ihm forschend in das Gesicht schaute. Die Mienen des Wucherers hatten eben einen Ausdruck, dessen der Unbekannte sich sehr wohl zu erinnern schien, denn er bestimmte ihn, vor Ralph dicht hinzutreten und den Namen desselben auszusprechen. Ralph wich überrascht ein paar Schritte zurück und musterte den Zudringlichen vom Scheitel bis zu den Zehen. Was er im ersten Augenblicke sah, war ein hagerer, finsterer, abgemergelter Mann seines eigenen Alters, mit gebeugtem Oberkörper und einem sandverbrannten, äußerst hässlichen Gesicht, das durch hohle und hungerleiderische Wangen noch hässlicher wurde. Dabei hatte er buschige, schwarze Augenbrauen, die vermögt des Kontrasts mit seinem weißen Haare noch schwarzer aussahen. Seine Kleider waren grob, schäbig, wunderlich und schlecht gemacht, und in seinem ganzen Wesen gab sich eine unbeschreibliche Niedergedrücktheit und Wegwerfung zu erkennen. Im zweiten Augenblicke schien Ralph das Gesicht und der ganze Mann schon minder fremd zu werden, und endlich meinte er in ihm einen alten, vieljährigen Bekannten, den er längst aus den Augen verloren und vergessen hatte, zu erblicken. Jener sah, dass er erkannt war, winkte Ralph, sich wieder unter den Baum zu stellen, statt im vollsten Regen stehen zu bleiben, und redete ihn mit schwacher, heiserer Stimme an. »Sie würden mich wohl kaum an meiner Stimme erkannt haben, Mr. Nickleby.« »Nein«, erwiderte Ralph ihn finster anblickend, »obgleich etwas darin liegt, dessen ich mich jetzt entsinne.« »Sie sehen wenig von dem an mir, das vor 8 Jahren an mir zu sehen war.« »Vollkommen genug, mehr als genug«, sagte Ralph gleichgültig und das Gesicht abwendend. »Wenn ich noch zweifelhaft gewesen wäre, ob ich Sie vor mir sähe, Mr. Nickleby, so würde Ihr Empfang und Ihr Wesen meine Zweifel sehr bald beseitigt haben.« »Erwarteten Sie etwas anderes?«, fragte Ralph spitzig. »Nein. Sie hatten recht, und da Sie keine Überraschung empfinden, so brauchten Sie auch keine auszudrücken.« »Mr. Nickleby«, entgegnete Ralphs alter Bekannter, der anfangs gegen die Neigung, mit einem Vorwurfe zu erwidern, angekämpft zu haben schien, nach einer kurzen Pause kurz und düster, »Mr. Nickleby, wollen Sie ein paar Worte anhören, die ich zu sagen habe?« »Ich sehe mich genötigt, hier zu warten, bis der Regen ein wenig nachlässt«, sagte Ralph umherblickend. »Wenn Sie reden, Sir, so werde ich die Finger nicht in die Ohren stecken, obschon Ihr Reden vielleicht dieselbe Wirkung haben wird, als wenn ich es täte.« »Ich besaß einst Ihr Vertrauen«, hub jener an, und Ralph sah sich um und lächelte unwillkürlich. »Ich besaß einst Ihr Vertrauen in einem so hohen Maße, als Sie es wohl jemals einem Manne geschenkt haben.« »Ah, das ist etwas anderes, ganz etwas anderes«, unterbrach Ralph die Arme unterschlagend. »Im Namen der Menschlichkeit, Mr. Nickleby, lassen Sie uns nicht mit Worten spielen.« »In wessen Namen?« »Im Namen der Menschlichkeit«, wiederholte Ralphs alter Bekannter mit Nachdruck. »Ich bin hungrig und leide Not. Wenn die Veränderung, die Sie nach einer so langen Zeit an mir wahrnehmen müssen, denn ich, mit dem Sie langsam und allmählich vorgegangen ist, sehe und kenne Sie genau, Sie nicht zum Mitleid bewegen sollte, so möge die Kenntnis das Brot, nicht das tägliche Brot des Vaterunsers, wie es in Städten gleich London verstanden wird, wo man die Leckereien der halben Welt darunter begreift, sondern Brot im eigentlichen Sinne, eine Rinde trockenen, harten Brots mehr ist, als ich mir verschaffen kann. Möge diese Kenntnis von einigem Gewicht bei Ihnen sein, wenn nichts anderes etwas über Sie vermag. »Wenn dies Ihre gewöhnliche Weise zu betteln ist, Sir«, sagte Ralph, »so haben Sie Ihre Rolle gut studiert. Allein wenn Sie sich von einem Manne raten lassen wollen, der die Welt und die Menschen kennt, so würde ich Ihnen empfehlen, Ihren Ton ein wenig herunterzustimmen, denn Sie setzen sich sonst der Gefahr aus, in allem Ernst zu verhungern.« Ralph presste bei diesen Worten sein linkes Handgelenk fest mit der rechten, neigte den Kopf ein wenig auf die Seite, ließ das Kinn auf die Brust hinuntersinken und blickte den Angeredeten zürnend und finster an. Das wahre Bild eines Mannes, den nichts zu bewegen oder zu erweichen vermag. »Gestern war mein erster Tag in London«, sagte der alte Mann auf seine bestäubten Kleider und zerrissenen Schuhe blickend. »Es würde gut für Sie sein, wenn es auch Ihr letzter gewesen wäre«, entgegnete Ralph. »Ich habe Sie diese beiden Tage gesucht, wo ich Sie am wahrscheinlichsten zu finden glaubte. fuhr der alte unterwürfige fort und fand sie endlich hier, als ich die Hoffnung fast schon aufgegeben hatte, Mr. Nickleby. Er schien auf eine Antwort zu warten und setzte, als Ralph keine gab, hinzu: »Ich bin ein höchst elender, verlassener Mensch, fast 60 alt und so hilflos wie ein 6-jähriges Kind.« »Ich zähle gleichfalls 60 Jahre und bin nicht elend und hilflos. Arbeiten Sie, halten Sie keine komödienhafte Reden über Brot, sondern verdienen Sie es sich.« »Wie? Wo? Zeigen Sie mir die Mittel. Wollen Sie sie mir verschaffen? Wollen Sie?« »Ich tat es eins«, erwiderte Ralph sehr ruhig. »Sie könnten sich die Mühe sparen, mich zu bitten, es abermals zu tun.« »Es sind 20 oder noch mehr Jahre vergangen«, sagte der Alte mit gedämpfter Stimme, »seit wir uns miteinander veruneinigten. Sie entsinnen sich doch, ich forderte einen Teil von dem Gewinne eines Geschäfts, das ich Ihnen zubrachte, und als ich auf meine Forderung bestand, ließen Sie mich wegen eines alten Darlehens von 10 Pfunden und einigen Schillingen mit Einschluss der Zinsen zu 5 oder 6% verhaften.« »Ich entsinne mich dunkel«, versetzte Ralph in nachlässigem Tone. »Und was nun mehr?« »Wir zerfielen darüber noch nicht. Ich gab nach, als ich hinter den Schlössern und Riegeln saß, und da Sie zu jener Zeit der gemachte Mann noch nicht waren, der Sie jetzt sind, so ließen Sie sich einen Schreiber recht gern wieder gefallen, der es nicht gar zu genau nahm und etwas von Ihrem Geschäft kannte. Sie baten und flehten, und ich willigte ein. Das war gütig von mir. Vielleicht konnte ich Sie gebrauchen, ich weiß es nicht mehr. Es wird indes wohl so gewesen sein, denn Sie möchten sich sonst vergeblich auf das Bitten gelegt haben. Sie waren nützlich, nicht gar zu ehrlich, zu zartfühlend in Gedanken und Werken, aber nützlich. So war ich doch also nützlich. Lassen Sie sich denn auch jetzt erbitten. Sie hatten mich schon einige Jahre vor jener Zeit gedrückt und niedergehalten, aber habe ich Ihnen nicht bis zu der Zeit trotz aller Ihrer Misshandlungen treu gedient?« Ralph gab keine Antwort und sagte, als die Frage wiederholt wurde: »Sie erhielten Ihre Bezahlung und taten Ihre Pflicht. Wir waren uns insoweit nichts schuldig und konnten gegeneinander aufrufen. Damals aber nicht späterhin. Freilich späterhin nicht und sogar damals nicht, denn, wie Sie selbst zugestanden haben, Sie waren und sind mir noch jetzt Geld schuldig.« »Das ist nicht alles, noch nicht alles«, fiel der Alte eifrig ein. »Merken Sie wohl und verlassen Sie sich darauf, ich habe den alten Schaden nicht vergessen. Teils in Erinnerung daran und teils mit der Hoffnung, früher oder später Gewinn aus meinen Verfahren zu ziehen, benutzte ich meine Stellung bei Ihnen und setzte mich in den Besitz eines Etwas, wobei man Sie fassen kann, dass zu können Sie die Hälfte Ihres ganzen Vermögens geben würden und zu dessen Kenntnis Sie nur durch mich zu gelangen vermögen. Ich verließ Sie, Sie wollen sich erinnern, lange nach jener Zeit und wurde wegen einer armseligen Betrügerei, weil sie vor die Gerichte kam, die aber nichts mehr war, als was ihr Geldmacher täglich und stündlich ungestraft übt, auf 7 Jahre deportiert. Ich bin zurückgekehrt, wie Sie mich vor sich sehen. Und nun, Mr. Nickleby«, er nahm hier einen Ton an, in welchem sich Kriecherei und ein Gefühl der Gewalt über den Angeredeten seltsam mischten, »welche Hilfe und Beistand wollen Sie mir angedeihen lassen? Oder um gerade herauszureden, womit wollen Sie mein Stillschweigen erkaufen? Ich hege keine übergroße Erwartungen, muss aber leben und um zu leben essen und trinken. Sie haben Geld, ich habe Hunger und Durst. Sie können wohlfeil abkommen.« »Ist das alles, was Sie zu sagen haben?« fragte Ralph mit demselben festen Blicke und nur die Lippen bewegend. »Es wird von Ihnen abhängen, Mr. Nickleby. So hören Sie denn, Mister? Doch ich weiß nicht, welches Namens ich mich bedienen soll. Meines Alten, wenn es Ihnen beliebt. So hören Sie denn, Mr. Brooker, sagte Ralph in seinem schneidendsten Tone, und bemühen Sie sich nicht vergeblich, mir eine andere Erwiderung abzupressen. Hören Sie, ich kenne Sie von alters her als einen allezeit fertigen Schurken, nur hatten Sie niemals Mut und schwere Arbeit, vielleicht in Ketten und schlechtere Speisung, als Sie sie zu der Zeit erhielten, wo ich Sie drückte und niederhielt, hat sie schwachköpfig gemacht, denn sie würden mir sonst nicht mit einer so abgeschmackten Drohung kommen. Sie im Besitz eines Etwas, wobei man mich fassen kann? Bleiben Sie im alleinigen Besitze Ihres Geheimnisses oder offenbaren Sie es der Welt, ganz nach Ihrem Belieben. »Ich kann es nicht wohl offenbaren«, fiel Brooker ein, »und glaube, meinen Vorteil dabei nicht zu finden.« »So, ich gebe Ihnen aber mein Wort darauf, Sie finden Ihren Vorteil auch nicht bei dem Verfahren, das Sie eingeschlagen haben. Offen gegen Sie zu sein, ich bin ein vorsichtiger Mann und kenne meine Angelegenheiten durch und durch. Ich kenne die Welt und die Welt kennt mich.« Was Sie erforscht, gehört oder gesehen haben, als Sie in meinen Diensten standen, weiß und vergrößert die Welt bereits. Sie können ihr nicht sagen, wodurch sie überrascht werden würde, sofern nicht am Ende das dabei herauskäme, dass es mir zur Ehre gereichte und Sie als Lügner und Verleumder daständen. Trotzdem aber ist das Geschäft nicht flau und sind die Kunden nicht bedenklich. Gerade im Gegenteil, täglich schimpft einer oder der andere auf mich oder stößt Drohungen gegen mich aus. Allein es geht alles ganz so wie sonst und ich werde auch nicht ärmer dabei. »Ich schimpfe weder noch drohe ich«, versetzte Brooker. »Ich kann Ihnen sagen, was Sie durch meine Tat verloren haben, was ich allein zurückgeben kann und was, wenn ich sterbe, ohne es zurückgegeben zu haben, mit mir stirbt und dann unwiederbringlich verloren ist.« »Ich zähle mein Geld ziemlich genau«, sagte Ralph, »und pflege es in meinem eigenen Gewahrsam zu halten.« Ich sehe den meisten Leuten, mit denen ich zu tun habe, scharf auf die Finger und tat dies am meisten von allen bei Ihnen. Es ist Ihnen gern alles gegönnt, in dessen Besitz Sie sich bei mir gesetzt haben. Sind Ihnen Ihre Angehörigen Ihres Namens teuer? Entgegnete Brooker mit erhobener Stimme. Wenn es der Fall ist... »Es ist nicht der Fall«, unterbrach ihn Ralph durch solche Hartnäckigkeit und den durch die Frage erweckten Gedanken an Nikolas gereizt. »Es ist keineswegs der Fall. Hätten Sie mich als ein gewöhnlicher Bettler angesprochen, so würde ich Ihnen vielleicht in Erinnerung an Ihre schlaue Schurkerei einige Pence zugeworfen haben. Da Sie nun aber verbrauchte Kunstgriffe bei mir zu üben suchen, den Sie hätten besser kennen sollen, so gebe ich Ihnen auch nicht einmal einen Heller. Würde es nicht tun, um Sie vom Verfaulen zu retten. Und merken Sie sich dies, Herr Galgenstrick«, sagte Ralph mit drohend emporgehobenem Finger, »wenn wir einander wieder begegnen und Sie verraten nur durch eine Miene, dass Sie mich kennen, so werden Sie abermals erfahren, wie ein Gefängnis im Inneren aussieht, und mögen Sie sich dann die saure Zwangsarbeit, wozu man die Landstreicher nötigt, durch den Gedanken an das Etwas versüßen, wobei man mich fassen kann.« »Da haben Sie meine Antwort auf Ihr jammervolles Geschwätz.« Mit diesen Worten und einem ingrimmigen und verächtlichen Blicke nach dem Gegenstande seines Zorns, den jener aushielt, aber kein Wort sprach, ging Ralph in seinem gewöhnlichen Schritte davon, ohne die mindeste Neugier zu zeigen, was aus seinem ehemaligen Schreiber würde, oder sich auch nur einmal nach ihm umzusehen. Der Zurückgewiesene blieb auf derselben Stelle stehen und schaute Ralph nach, bis er ihn aus den Augen verlor, schauderte vor Nässe, Kälte und Hunger, schleppte sich nach dem Fußwege hin und bettelte bei den Vorübergehenden. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. Oktober 2024.